Ich trieb erneut durch die Zeit. Epochen zogen vor meinen Augen vorbei. Ich hatte keine Ahnung, wo ich landen würde. Aber eins war sicher. Wenn mir der Kerl noch einmal über den Weg laufen würde, gibt's aufs Maul. Hey! Hey! An meiner Theke wird nicht gepennt. Geh dafür nach Hause. Bitte? Boah, klar, kein Thema. War gerade nur in Gedanken versunken. Keine Sorge, ich schlaf schon nicht ein. Ja, wenn Sie das sagen, bin ich ja beruhigt. Moment mal. Kurz rekapitulieren. Ich sitze hier in einem Pub an der Theke. Ein halbvolles Guinness steht vor mir und der Wirt schnauzt mich für ein Nickerchen an. Das kann nur bedeuten, dass ich wirklich nur geträumt habe. Von wegen durch die Zeit reisen und an der Geschichte herummanipulieren. Was für ein Unfug. Ich musste plötzlich über mich selber lachen. Okay, zugegeben. Ich habe wohl doch mehr als nur nachgedacht. Sie werden mir nicht glauben, was für einen schrägen Traum ich gerade hatte. Ich werde Sie wohl nicht davon abhalten können, mir das jetzt zu erzählen, oder? Ich habe doch tatsächlich geträumt, dass ich nach einer Explosion am CERN durch die Zeit geschleudert wurde und das Attentat auf Franz Ferdinand in Sarajevo verhindert hätte. CERN? Wo ist das denn? Ach, Sie wissen schon. Der Teilchenbeschleuniger am Institut hier. Das CERN halt. Kennt doch nun wirklich jedes Kind. Das Einzige, was hier gleich beschleunigt wird, ist Ihr Hintern. Und zwar vor die Tür. Wie kann man nach 2 Bier schon so blau sein? Ich bin doch nicht besoffen. Nur erleichtert. Auf jeden Fall kam dann so ein Kerl aus der Zukunft angereist und hat mir weismachen wollen, dass deswegen 2 schlimme Weltkriege ausbrechen würden. Hallo? Es sind 2 schlimme Weltkriege ausgebrochen. Richtig. Aber die 2 wären angeblich noch schlimmer geworden. Am Ende habe ich noch geschworen, dem Kerl einer aufs Maul zu hauen, wenn ich ihn je wiedersehen würde. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich jemals zuvor so lebhaft geträumt hätte. Erzählen Sie das lieber Ihrem Kollegen und lassen mich damit in Ruhe. Sie haben ja eine Laune. Aber stimmt. Ich habe mich schon gewundert, wem das Glas neben mir gehört. Wo ist JD denn hin? Wo soll man schon in der Kneipe sein, wenn man nicht an der Theke ist? Ihr Kumpel ist auf dem Klo. Da hatte er auch wieder recht. Mir konnte der unfreundliche Wirt jedenfalls den Buckel runterrutschen. Meine Laune war blendend und durch nichts zu schmälern. JD würde mich für bescheuert erklären, wenn ich ihm mit dieser Story komme, aber auf jeden Fall hätten wir was zu lachen. Seltsam war aber schon, dass mir die Kneipe kein Stück bekannt vorkam. Auf der Getränkekarte stand der Name Fiddlesticks, aber mir sagte das gar nichts. Wie JD diese Spelunke aufgetan hat, ist mir ein Rätsel. Das muss jedenfalls eine Ecke von Genf sein, in der ich noch nicht war. Der Wirt hatte sich unterdessen dem Fernseher zugewandt und sah missmutig einen Bericht an. Was für Spinner. Die mit ihrem beschissenen Millennium. Tag für Tag müllen die uns in den Nachrichten mit neuen Horrormeldungen zu, dass zum Jahreswechsel alle Computer des Planeten durchdrehen werden und wir dann ohne Strom und Wasser dastehen. Und uns am besten noch die Atombomben aus Versehen auf den Kopf fallen. Das ist nur, um die Leute in Panik zu versetzen. Aber das wäre ja praktisch. Ein Volk, das total verängstigt ist, denkt nicht mehr logisch nach und gibt brav sein Geld für neue Programme und Geräte aus, die den Jahr 2000-Bug nicht haben sollen. Klar, die Welt geht unter. Pah! Ach, die verscheißern uns doch, wo die nur können. Aber nicht mit mir. Ich schalte lieber auf ESPN, bevor mir noch der Kragen platzt. Hoffentlich hat das Ranger-Spiel noch nicht angefangen. Mann, warum musste Kretzky letzte Saison seine Karriere an den Nagel hängen? Die werden dieses Jahr noch gnadenlos untergehen. Was? Wie war das? Millennium Crash? Wayne Gretzky? ESPN? Dann ist das ja 1999 und ich bin in New York. Dulga! Ach, schön, dass Ihr Kollege endlich vom Klo zurück ist. Aber war das unbedingt nötig? Kollege? Danke für den Hinweis. Ich hab doch gesagt, dass ich dem Kerl eine reinhauen würde. Haben Sie vielleicht einen Eisbeutel? Kurz darauf saß Dulga etwas wackelig auf dem Barhocker und presste sich einen Kühlakku an die Stirn. Man konnte zwar keine Schwellung erkennen, aber er sah ziemlich mitgenommen aus. Für den Moment genoss ich den Anblick. Ernsthaft? War es unbedingt nötig, hier so ein Aufruhr zu veranstalten? Nein, ist schon okay. Ich fürchte, es war gerechtfertigt. Eigentlich hätte ich mit dieser Reaktion rechnen müssen. Sie geben also endlich zu, dass Sie in Sarajevo einen Fehler gemacht haben? Nein, es war die beste Lösung für das Problem. Aber ich hatte vergessen, dass sich Menschen zu sehr von Emotionen leiten lassen. Autsch. Ich hätte sensibler an die Sache rangehen müssen. Fangen Sie nun auch mit so seltsamem Gerede an? Moment, jetzt weiß ich, was hier läuft. Sie gehören zu diesen Live-Rollenspielern, von denen man in letzter Zeit so viel hört, oder? Ja, Sie haben uns durchschaut. Da sieht man mal wieder, über welche Menschenkenntnis Barkeeper doch verfügen. Sorry, wenn wir Sie verwirrt haben. Das Wichtigste für uns ist, immer in der Rolle zu bleiben. Mulder und Scully, wie? Na okay, mir soll's recht sein. Solange Sie Ihre Zeche bezahlen und keinen der Gäste belästigen. Wir werden uns zu benehmen wissen. Bitte geben Sie uns noch 2 Gläser von Ihrem besten Whisky. Kommt sofort! Ziemlich enttäuscht musste ich mit ansehen, wie er 2 Jack Daniels eingoss und vor uns abstellte. Das sollte sein bester Whisky sein? Amis, einfach kein Stil, wenn es um einen edlen Tropfen geht. Wenigstens hat mein Zeitsprung verhindert, dass ich mit ansehen musste, wie der Mob Serge in Stücke riss. Nein, nicht in Stücke gerissen. Er starb 1918 in einem Gefängnislazarett an Knochentuberkulose. Ui, das ist ja gleich viel besser. Mr. McKenzie, wir hatten diese Diskussion doch schon. Ja, und ich weiß, Sie haben ja nicht mal Unrecht. Es ist nur so ätzend, dass ich nicht einmal seiner Familie von seiner Tat berichten konnte. Darum habe ich mich gekümmert. Wirklich? Sie haben tatsächlich sowas wie Herz gezeigt und haben Eva die Nachricht überbracht? Ja, nun gut, die Wahrheit konnte ich ihr zwar nicht sagen, aber ich erzählte ihr, dass sie und Mr. Matasch bei einem Hausbrand ums Leben gekommen seien, als sie mehrere Familien dort heraus gerettet haben. Irgendwie wundert es mich nicht, dass sie Eva belogen haben. Aber ich denke, mit dieser Variante kann ich leben. Cheers! Ja, kein guter Whisky, aber er brennt trotzdem. Mal was anderes, Dulga. Wie konnten Sie mich hier eigentlich so schnell finden? Erinnern Sie sich nicht? Ich habe Ihnen doch vorsorglich in Sarajevo ein Quantensingularitätspeilgerät gegeben, falls Sie wieder reisen sollten. Der Sender gibt mir einen ungefähren Standort durch. Schauen Sie mal nach, er müsste immer noch in Ihrer rechten Jackeninnentasche sein. Tatsächlich? Komisch, ich kann mich nicht erinnern. Und vor allem nicht, wie ich ins Fiddlesticks kam. Sie erschienen in einer Seitengasse. Da habe ich Sie vor einer Stunde aufgelesen. Sie waren ziemlich durch den Wind. Scheinbar bekommen die Zeitreisen Ihrem Gehirn nicht so gut. Na, das sind ja mal prächtige Aussichten. Ein Grund mehr, mich wieder in meine Zeit zurückzuverfrachten. Konnten Sie eigentlich was herausfinden, wie... Willi! Bring mir noch ein Biller! Und zwar zackig! Ich sitze hier schon seit 10 Sekunden auf dem Trockenen! Was ein Scheißladen hier! Mach nicht so eine Welle, John! Ist schon unterwegs! Wer ist denn die miese Dan Aykroyd-Kopie da hinten? Das ist Mr. O'Neill. Lassen Sie den besser in Ruhe. Wenn der so eine Laune hat, ist er ungenießbar. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich das Gesicht schon mal gesehen habe. Ich glaube, da sage ich mal Hallo. Mr. McKenzie. Ich hoffe, Ihr Kumpel hat ein dickes Fell. John ist heute wohl in Bestform. Verpiss dich, du Sackgesicht! Ich glaube, ich gehe besser auch mal rüber, um das Schlimmste zu verhindern. Viel Glück, Mulder. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Bitte, ich will alleine sein. Es ist alles so scheiße, das ganze beschissene Drecksleben. Da glaubt man was zu wissen und dann scheißt einem das Schicksal auf die verkackten Schuhe. Das ist so. Vergiss es doch. Was ist denn mit ihm? Hat wohl seine Aktentasche verloren. Das ist sicherlich ärgerlich, aber davon geht die Welt doch nicht unter. Wenn man Ihnen Top-Secret-Unterlagen anvertraut, und sie sich dann in so einem Scheißhotel beklauen lassen, während sie, dämlicher Pisser, auch so angefressen. Erst der Palm Pilot, dann das Debakel mit dem Diensthandy und dass ich mir ein Auto genommen habe. Scheiße, war doch nur geborgt. Diesmal reißen wir den Arsch bis zu den Schulterblättern auf. Dulga, ich glaube, jetzt weiß ich, woher ich den Mann kenne. Ich habe mal eine Doku mit Verschwörungstheorien über streng geheime Technik und Al-Qaida-Terrorzellen gesehen, in denen der Typ aufgetaucht ist. Das muss John Patrick O'Neill vom FBI sein. So ist es. Der einzig wahre J.P. O'Neill. Aber sagen Sie mal, woher weiß ein Hosenscheißer wie Sie eigentlich, wie ich heiße? Just in diesem Moment ertönte aus Dulgas Jackentasche ein Piepton. Er förderte sein Zeitreise-Holodings-Gerät zutage und nahm ein Gespräch entgegen. Interessant. Scheinbar auch noch zusätzlich ein Kommunikator. Was MacGyver wohl alles damit anstellen könnte? Als O'Neill Dulgas Hightech-Handy erblickte, weiteten sich seine Augen. Einen Moment lang dachte ich schon, sie würden aus ihren Höhlen rollen und in sein Bierglas plumpsen. Ja, ehrenwerter Supervo. Sie! Sie sind es? Sie blöder Wichser haben mich bestohlen! Geben Sie es wieder her! Unbeholfen drohte O'Neill Dulga mit der linken Faust und grapschte nach dem Emitter. Dulga hingegen war so erschrocken, dass er wohl instinktiv handelte. Er schlug ihm mitten ins Gesicht. Und von einem Moment auf den nächsten war es plötzlich totenstill in der Bar. Supervo, bleiben Sie doch bitte kurz dran. So, Freunde, nun werden wir alle die Ruhe bewahren. Langsam aufstehen und dann werdet ihr meine Bar verlassen. Nur ruhig bleiben. Er hat angefangen. Interessiert mich nicht. Legt die Zeche auf den Tisch und dann raus hier. Und wehe, ihr macht eine hektische Bewegung. Mit dem Baby hier muss ich nicht einmal allzu genau zielen. Und ich verspreche euch, dass es trotzdem höllisch wehtun wird. Dulga legte einige Münzen auf den Tisch. Langsam, ohne den Blick von der Schrotflinte zu nehmen, die auf uns gerichtet war, verließen wir mit kleinen Schritten rückwärts das Lokal. Erst als wir auf der Straße standen, gestatteten wir uns durchzuatmen. Dann wandten wir uns in eine x-beliebige Richtung und sahen zu, dass wir Land gewannen. Am CERN herrschte unterdessen dicke Luft. Jade, Professor Winter und JD hatten immer noch nicht verwunden, dass der Direktor sie zur Zusammenarbeit gezwungen hatte. Für den Moment gab jeder Einzelne vor, damit am meisten bestraft worden zu sein. Ehrlich gesagt wäre ich zu gerne dabei gewesen. Das sind Gelegenheiten, die man für die Nachwelt filmen und auf YouTube einstellen sollte. Besser als jeder Kinobesuch. Ach, es ist einfach zum Mäusemelken. Hier funktioniert heute aber auch wirklich gar nichts. Welcher Idiot kam eigentlich auf die Idee, dieses dämliche Client-System einzuführen? In der Zeit, die ich hier nach einem Mausklick warten muss, könnte man die geforderte Operation auch genauso effektiv am Rechenschieber durchführen. Waren diese Fast-Clients nicht auf Ihren Mist gewachsen, Professor Winter? Ich konnte ja nicht ahnen, dass man uns die Datenbandbreite eines Buchstoffes im Kongo zur Verfügung stellen würde. Wir sparen uns noch arm in diesem Laden hier. Und jetzt steht uns noch nicht mal ein fähiger Systemintegrator zur Verfügung, der die EDV wieder beibiegen könnte. Dankeschön auch. Die Kritik kam bei mir an, Herr Professor. Jetzt seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt. Sie wissen doch genau, wie ich das gemeint habe. Eben. Weiter so und Sie können sich mit Ihrem Solartaschenrechner zufrieden geben. Tja, Professor, versuchen Sie nie, einer Frau mit Subtext beizukommen. Da können Sie nur verlieren. Sprach der Mann, der Alimente zahlt. Gibt es etwas, was Sie mir sagen möchten, Professor? Weil wenn ja, dann raus damit. Durchaus. Ich halte Sie für einen inkompetenten Schwachkopf, der uns mit seinen riskanten Experimenten noch alle den Kopf kosten wird. Oder schlimmer noch, uns in unsere Moleküle zerlegt. Die Tatsache, dass Ihnen die Fantasie fehlt, sich neuen Möglichkeiten zu öffnen und neue Horizonte zu erschließen, lässt Sie glauben, ich würde unnötige Risiken eingehen? Sind Sie ernsthaft der Meinung, dass meine Visionen der Quantenmechanik ein Ausdruck von Dummheit sind? Dann beweisen Sie nur, dass Sie selber ein beschränkter Idiot sind. Mehr noch. Ich behaupte, dass Sie sich Ihrer Professur erschlichen oder am besten gleich im Supermarkt erworben haben. Wahrscheinlich mit dem Geld Ihrer Ex-Frau. Und nun dürfen Sie es ihr ratenweise zurückzahlen. Okay, da haben Sie mich erwischt. War sogar im Sonderangebot. Und obendrauf gab's übrigens Ihre Frau noch dazu. Wahrscheinlich war es deshalb vom Umtausch ausgeschlossen. Ja, ja, reißen Sie nur Ihre billigen Scherze. Ich wüsste gerne, was Mr. McKenzie von Ihren Visionen hält. Aber stopp, er kann es uns ja nicht sagen. Vorher müssten wir ihn erstmal finden. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie für den Rest des Tages nicht mehr mit mir reden. Endlich sind wir uns ausnahmsweise mal einig, Mr. Doe. Ich wollte sowieso gehen. Die Berechnungen werden eh noch den ganzen Tag brauchen. Die können noch ohne mich alleine laufen. Oh Mann, ihr solltet endlich diese kindischen Streitereien einstellen. Langsam nervt es mich wirklich. Er ist zu weit gegangen. Du aber auch, JD. Ich weiß doch, dass du frustriert bist. Wir suchen nun schon seit Wochen nach einer Möglichkeit, mit Sean in Kontakt zu treten. Und wir kommen einfach keinen Schritt weiter. Jeden Tag seit dem Unfall komme ich ins Labor und sehe Seans Abbild in dem Monitor. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er mich direkt anschaut. Und dann wieder diese vollständige Abwesenheit. Ich zermartere mir jeden Tag und jede Nacht den Kopf, was wirklich schiefgelaufen ist. Und ich komme einfach nicht drauf. Am meisten macht mir zu schaffen, dass ich an Seans Schicksal schuld sein könnte. Ja, meinst du denn, mir geht's anders? Vielleicht war es ein Fehler in der EDV, ein Virus oder etwas anderes, das ich hätte bemerken müssen. Aber es hilft nicht, Sean zurückzuholen, wenn wir uns selber fertig machen und in Selbstmitleid suhlen. Wir müssen nach vorne schauen und einen klaren Kopf bewahren. Ich denke, du hast recht. Es ist schon spät. Ich kann mich eh nicht mehr so richtig konzentrieren. Ich mache mich heim und versuche, den Kopf freizukriegen. Verdammt. Vielleicht sollte ich mich doch bei Winter entschuldigen. Du willst dich ernsthaft wie ein Erwachsener verhalten? Meinst du, dafür bist du schon bereit? Ach, ich gebe zu, das war nur ein blöder Witz. Ich bin schon viel in meinem Leben gereist, aber hauptsächlich innerhalb der europäischen Grenzen und ein bisschen im asiatischen Raum. In den USA hingegen war ich bislang noch nicht. Auf meinen Reisen habe ich schon so manche Metropole bei Nacht gesehen, aber das Lichtermeer auf den Straßen New Yorks toppte alles. Ich wusste gar nicht, was ich mir zuerst anschauen sollte und fand es schade, keinen Fotoapparat zur Hand zu haben. Während ich den Anblick der Geschäfte, Bars, Theater und Kinos genoss, bekam Dulga endlich wieder seinen Boss an den Apparat. Statt des mit wem hätte ich viel lieber gewusst, wann er mit ihm telefoniert. Ich ermahnte mich im selben Augenblick, solche Gedankenspiele sein zu lassen. Darüber konnte man noch den Verstand verlieren. Ehrenwerter Supervo-Tragan, es tut mir leid, dass ich vorhin die Verbindung unterbrechen musste. Es ist in Ordnung, Revisor Dulga. Nach dem, was ich noch hören konnte, hatten Sie gute Gründe dafür. Danke, Supervo. Was war doch gleich der Grund Ihres Anrufs? Dulga, wir haben ein temporales Kommunikationssignal aufgefangen, das ganz in Ihrer Nähe seinen Ursprung hatte. Gehen Sie der Angelegenheit nach und stellen Sie gegebenenfalls den Sender sicher. Da Ihnen alle Akten zu den im Einsatz befindlichen Revisoren vorliegen, gehe ich davon aus, dass es sich um keines der unseren gehandelt hat. Gibt es Hinweise auf welche Fraktion... Dulga, das Signal ist von Ihrem Vater. Dulgas Gesichtszüge froren ein. Er verlor rasch an Farbe und mit einem Mal wurde er ziemlich einsilbig. Sieh da, den Kerl kann man doch noch mit etwas aus der Fassung bringen. Bitte? Das kann nicht sein, Supervo. Jawohl, ehrenwerter Supervo. Ja, ich werde mich darum kümmern. Jawohl, sofort. Dulga glotzte mich betröppelt an und ließ den Mund offen stehen. Und? Wie? Was meinen Sie? Nun mal raus mit der Sprache. Hat Ihnen Ihr Chef die Kündigung gegeben oder warum sehen Sie aus wie 7 Tage Regenwetter? Schlimmer, Mr. McKenzie. Viel schlimmer. Na los, ich höre. Ich habe eh nichts vor heute Nacht. Das Beste wird sein, wir organisieren erst einmal eine Schlafgelegenheit. Dann werde ich es Ihnen in aller Ruhe erzählen. Ist es etwa so schlimm? Haben Sie Familie, Mr. McKenzie? Oh Gott, dann ist es so schlimm. JD ist ein Gewohnheitstier. Für gewöhnlich steht er gegen 6:30 auf, spuckt den Kater vom Vorabend in die Porzellanschüssel und bietet dem Tod die Stirn. Also versucht er beim Zähneputzen möglichst dabei nicht in den Spiegel zu sehen. Irgendwie schafft er es jedes Mal, diesen elenden Anblick mit einer Dusche, Kaffee und einem Frühstück um 180 Grad zu drehen. Doch seitdem ich nicht mehr da war, gab es auch keinen Kater mehr zu bekämpfen. Und er war noch früher fit als gewöhnlich, dafür aber mit deutlich schlechterer Laune ausgestattet. Normalerweise ist am CERN um diese Zeit nie viel los, aber als er am nächsten Morgen auf die Arbeit kam, war schon von weitem rege Betriebsamkeit zu sehen. Morgen, Chuck. Was ist denn das für ein Aufruhr am frühen Morgen? Guten Morgen, Professor Do. Hier ist seit der Explosion noch keine Ruhe eingekehrt. Was für eine Explosion? Was? Sie haben davon wirklich noch nichts gehört? Kurz vor Mitternacht ist wohl eine Bombe in Ihrem Labor hochgegangen. Aber keine Sorge, Jade geht's gut. Was? Red Klartext, Chuck. Was ist mit Jade? Naja, es war wohl keine allzu große Explosion. Die Feuerwehr war ziemlich schnell fertig mit Löschen und ist schon wieder abgezogen. Die Schäden halten sich wohl in Grenzen. Die Bombe, also wenn es eine war, hat wohl versagt. Jade wollte wohl gehen und war wohl weit genug vom Zentrum entfernt. Sie haben sie aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um sie durchzuchecken. Puh, oh Mann, da bin ich aber erleichtert. Was hat sie denn noch so spät im Labor verloren? Das müssen Sie sie wohl selber fragen. Aber vorher sollen Sie zum Herrn Direktor kommen. Der gibt gerade eine Pressekonferenz vor dem Haupteingang. Ah, da mache ich mich doch am besten gleich auf den Weg. Danke für die Infos. Kein Thema, gern geschehen. Kann ich Ihnen versichern, dass am CERN weiterhin alles im grünen Bereich ist. Die Schäden waren nicht allzu groß und werden derzeit behoben. Glücklicherweise wurde unsere Kollegin nur leicht verletzt. Sie wird derzeit im Krankenhaus behandelt und ist außer Gefahr. Wollen Sie uns wirklich weismachen, dass ein Bombenanschlag am CERN als im grünen Bereich zu bezeichnen ist? Junge Frau, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, ob es sich um ein Attentat oder um einen tragischen Unfall handelt. Bei den scharfen Sicherheitsvorkehrungen am Institut bin ich geneigt, Letzteres in Betracht zu ziehen. Aber wir sind nicht blauäugig und überprüfen natürlich alle Sicherheitssysteme. Wir haben aus sicherer Quelle erfahren, dass es vor einigen Wochen bereits schon mal zu einem Unfall gekommen ist. Damals soll sogar der Teilchenbeschleuniger in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Mir ist nicht bekannt, wovon Sie sprechen. Man sollte sich nicht auf jeden selbsternannten Informanten stützen, der sich als Insider ausgibt und Ihnen lediglich das Geld aus der Tasche ziehen will. Der Insider ist glaubhaft, Herr Direktor. Und bevor Sie fragen, ich werde den Namen nicht preisgeben. Wollen Sie denn zu dem Unfall Stellung beziehen? Die Öffentlichkeit verdient, dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird. Es geht um unser aller Sicherheit, wenn an einem Institut, das schwarze Löcher zu erzeugen, versucht, Bomben explodieren. Ich weiß, dass das Gerücht um schwarze Löcher am CERN von paranoiden Verschwörungsfanatikern immer noch am Leben gehalten wird. Das ist blanker Unsinn. Jeder, der glaubt, eine solche Kraft kontrollieren und dann auch noch die Energie aufbringen zu können, so etwas künstlich erschaffen zu können, gehört in eine Zwangsjacke gesteckt, wenn Sie mich fragen. Es ist physikalisch vollkommen unmöglich, ein schwarzes Loch im Labor zu erzeugen. Wir tun uns bereits mit einigen wenigen Atomen Antimaterie schwer und selbst diese zerfallen sofort wieder. Aber selbst wenn wir die Macht hätten, schwarze Löcher herzustellen, würden wir es niemals tun. Die Gefahr für den Planeten wäre viel zu groß, um das Risiko eines solchen Unterfangens überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Wir haben am CERN stets nur Grundlagenforschung betrieben für eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit. Und daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Was halten Sie von den Vorwürfen zu? Es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber ich habe noch weitere Termine. Sobald es Neuigkeiten in dieser Angelegenheit gibt, werden wir Sie informieren. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen und guten Tag. Hallo, Herr Direktor. Mr. Doe, Philipp, folgt mir bitte. Die Wahrheit erfahren. Pach, diese Asker sind doch kein Stück an der Wahrheit interessiert. Aber die waren sehr gut informiert. Wenn ich den Mistkerl erwische, der der Presse Informationen zugespielt hat, bekommt er von mir einen bürokratischen Einlauf, bis er Akten kotzen kann. Wie angekündigt, dauerte es nicht lange, bis wir ein Motel gefunden hatten. Das Black Sheep sah nicht sonderlich exklusiv aus, war aber nicht teuer und schien für diese Preiskategorie relativ sauber zu sein. Keine Ahnung, ob Dulger solche Dinge bei seinen Entscheidungen bedachte, aber ich war froh, mir für die Nacht kein Klopapier in die Ohren stopfen zu müssen, um zu verhindern, dass Krabbelfiecher hineinkrochen. Allein der Gedanke erzeugt bei mir Gänsehaut. So, das muss unser Zimmer sein. Oh, wir müssen bei der Anmeldung aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wie kommen Sie denn darauf? Das hier sieht aus wie die schäbige Version einer Honeymoon Suite. Sie meinen, der Mann glaubt, dass wir, also Sie und ich, wie kommt er darauf? Keine Ahnung. Also, an mir liegt's garantiert nicht. Wahrscheinlich kamen sie beim Buchen und Bezahlen etwas zu alternativ rüber. Aber egal. Oh, und bevor ich's vergesse, Shotgun! Ich nehme die Fensterseite vom Bett. Shotgun? Na, Shotgun halt. Ich darf zuerst wählen. Bitte? Ganz einfach. Es gibt nur ein Auto. Beide wollen fahren. Wer zuerst Shotgun ruft, darf fahren. Es geht darum, als erster den Controller für ein Videospiel zu bekommen. Man ruft Shotgun. Das können Sie auf jede beliebige Situation dieser Art anwenden. Also sowas bringt man uns im Orden nicht bei. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dahinter einen Sinn sehen will. Sie müssen echt noch eine Menge über die Menschen lernen. Wie auch immer. Da wir nun unser Zimmer für die Nacht haben, bin ich Ihnen einige Antworten schuldig. Ich habe vorhin von meinem Ordensoberhaupt, dem Ehrenwerten zu Pervotragan, einen Auftrag erhalten. Worum geht es denn? Müssen Sie wieder die Zeitlinie in die Reihe bringen? Nein, das heißt vermutlich nicht. Bislang ist nur nichts geschehen, das wieder korrigiert werden müsste. Sie haben ja bereits dieses Gerät in Aktion erlebt. Ihr Multifunktionshandy? Klar. Ich frage mich langsam, was es noch alles drauf hat. Das hier ist ein Mobile Navigation and Traveling Multitool for Time and Space Shifts, oder kurz MONA genannt. Es ist auf jeden Revisor persönlich abgestimmt, sodass wir von jedem Bruder nachverfolgen können, wo er sich befindet. Ihr habt also eine Zentrale, so eine Art Hauptquartier auf eurem Planeten? Ja, wir nennen es die Hallen der Zeit. Es ist ein spezieller Raum im Ordenshaus. Jedenfalls muss das MONA zur Nachverfolgung eingeschaltet sein. Das Gerät, das hier ganz in der Nähe aktiviert wurde, hat seit langer Zeit kein Signal ausgesendet. Es muss einem ganz bestimmten Revisor gehören. Ich vermute, so wie Sie aus der Fassung geraten sind, kennen Sie ihn. Nein, nicht persönlich. Es gehört meinem Vater. Du hast deinen Vater nie kennengelernt? Ich war noch zu klein, um mich erinnern zu können. Mein Vater war einst selbst zu Pervo des Ordens, aber er hat einen schlimmen Fehler begangen. Er fiel in Ungnade, musste seinen Posten aufgeben und ging ins Exil. Das ist nach meiner Zeitrechnung schon über 97 Jahre her. Darf ich fragen, was er... Nein, das ist etwas, über das ich nicht reden möchte. Entschuldigen Sie, es ist privat. Ist schon okay. Wenn sein Signal hier aufgetaucht ist, denken Sie dann, dass er in New York ist? Ich weiß es nicht. Möglich. Aber ich vermute eher nicht. Und das macht die ganze Angelegenheit so delikat. Stellen Sie sich vor, ein Mensch würde mit dieser Technik herumexperimentieren. Wenn ich bedenke, was dabei alles passieren könnte. Erinnern Sie sich an diesen Mr. O'Neill in der Bar, wie er auf den Anblick meines Monas reagierte? Sie haben recht. Er könnte die Spur sein, die uns zu dem Gerät führt. Die Aktentasche, darin war mit Sicherheit das Mona ihres Vaters. O'Neill sagte, ihm wurde die Tasche gestohlen, als er in einem Hotel war. Aufgrund seines emotionalen Zustands im Fiddlestick würde ich sagen, dass es vor kurzem gewesen sein muss. Sie meinen in einem Hotel in New York? Das würde die Suche natürlich eingrenzen. Aber zunächst will ich erst ein wenig mehr über diesen Mann in Erfahrung bringen. Sie recherchieren also mit dem Handy? Kann es eigentlich jede x-beliebige Information abrufen? Nein. Uns stehen nur die Informationen zur Verfügung, die auch von den jeweiligen Kulturen festgehalten wurden. Und oft sind auch diese Informationen sehr lückenhaft. Daher sind wir Revisoren meist auch als Historiker unterwegs. Sie schauen also persönlich vorbei, um zu beobachten und die Lücken in Ihren Aufzeichnungen zu schließen? Richtig. Sie können sich ja vorstellen, welche Arbeit das macht. Ah, hier haben wir es ja schon. John Patrick O'Neill. Geboren am 6. Februar 1952, eurer Zeitrechnung. War US-Antiterror-Experte, arbeitet für das FBI. War ein sehr streitbarer Geselle, aber auch sehr zielstrebig im Ausheben von Al-Qaida-Terrorzellen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, Sie lesen mir gerade aus einem Wikipedia-Artikel vor. So ein Unfug. Ich habe es natürlich gegoogelt. Wo war ich? Gegoogelt? Moment mal, Sie kennen die Google-Suchmaschine? Natürlich, ich bin doch nicht von gestern. Jeder kennt den interstellaren Google-Konzern. Spätestens seit die halbe Milchstraße abgefahren sind und von jedem Stern ein Foto geschossen hatten, der sich nicht wehren konnte, war denen der Protest und die Aufmerksamkeit der Galaxie sicher. Deren Aktien sind damals wie eine Rakete in die Höhe geschossen. So ging das. Bitte? Moment mal. Haben Sie mich gerade verarscht? Nein, ist schon okay. Ehrlich, ich bin positiv überrascht. Nun aber weiter im Text. O'Neill hätte fast seinen Job verloren, als ihm geheime Dokumente abhanden kamen, die aber wieder auftauchten. Hat sich auch noch andere delikate Ausflüge über die Grenzen der Vernunft erlaubt. Hat aber wieder die Kurve gekriegt und wurde später sogar FBI-Direktor. Das ist nicht gerade allzu viel. Das Foto beweist jedenfalls, dass es wirklich der Kerl aus der Bar war. Julga, mir kommt eine Idee. Es ist nur ein Bauchgefühl, aber ich denke, es ist ein Versuch wert. Reden Sie, ich bin ganz Ohr. Ich bemühe jetzt vielleicht nur ein Klischee, aber wenn O'Neill im Hotel beklaut wurde, könnte es einer der Hotelangestellten gewesen sein. Kann denn Ihr kleines Wundergerät herausfinden, in welchem Hotel er eingecheckt hatte? Zu dieser Zeit wurden viele Hoteldaten bereits elektronisch erfasst. Es ist sehr gut möglich, dass ich die entsprechende Datei aufrufen kann. Aber was dann? Sollen wir etwa jeden einzelnen Angestellten beschatten? Viel zu müßig. Ich dachte eher daran, dass wir auch die Polizeidaten anzapfen sollten. Vielleicht ist ja einer der Angestellten bereits wegen Diebstahl vorbestraft. Denjenigen sollten wir uns dann zuerst vorknöpfen. Exzellente Idee. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Danke, Billy. Tut mir leid, dass ich wieder anschreibe. Aber ich muss diese Penner so schnell wie möglich einholen. Bye. Hallo, Jeff. Na klar ist O'Neill hier. Du bist noch zu blöd, den Namen im Display zu lesen. Ja, ist ja schon gut. Und ja, ich weiß, wie spät es ist. Ich würde dich nicht anrufen, wenn es nicht dringend wäre. Hör auf nachzudenken, damit tust du dir noch weh. Hör zu, ich brauch dich. Ich bin beklaut worden und... Was glaubst du denn? Mir geht's mit Sicherheit nicht um ein verdammtes Feuerzeug. Komm einfach zu unserem gewohnten Treffpunkt und bring noch ein paar Muskeln mit. Ich kann das nicht über die offiziellen Kanäle regeln. Bezahlung wie immer. Okay, dann bis gleich. Taxi! John machte auf dem Absatz kehrt, rief ein Taxi herbei und stieg ein. In Gedanken versunken ging er bereits verschiedene Lösungswege und Szenarien durch, was er mit uns anstellen würde, wenn er uns in die Finger bekam. So bemerkte er nicht, wie sich etwa 15 Meter weiter die Straße herunter aus einer Seitengasse zwei Schatten lösten. Mit geschmeidigen Bewegungen huschten sie von Deckung zu Deckung, stiegen in ein geparktes Auto und nahmen die Verfolgung auf. Auf dem Weg zu seinem Büro beruhigte sich der Direktor wieder etwas. Dennoch folgten ihm Professor Winter und JD schweigend und in gebührendem Abstand, in dem Wissen, dass es in dieser Stimmung besser ist, Quecksilber nicht anzusprechen. Im Büro angekommen, brach Professor Winter als erster das Schweigen. Unglaublich, so was Ungeheuerliches ist in meinen mittlerweile 12 Jahren am Institut noch nicht passiert. Und du bist dir sicher, dass es Miss Alar gut geht? Ich meine, sie wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht. Keine Sorge, Philipp. Ich war dabei, als sie erste Hilfe bekam und habe sie zum Krankenwagen begleitet. Miss Alar ist etwas lediert, aber außer Gefahr. Dann bin ich ja froh. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, Professor Winter. Es wundert mich, dass ausgerechnet Sie so besorgt um Jade sind. Ich habe lediglich mit Ihnen ein Problem und nicht mit Miss Alar. Sie ist eine geschätzte, sympathische Kollegin. Sie kann ja nichts für ihr Arbeitsumfeld. Da wir das ja nun geklärt haben, meine Herren, ich mache mir ernsthafte Sorgen über die Geschehnisse hier am CERN. Zuerst hatten wir vor einigen Wochen den Unfall mit Mr. McKenzie, den wir bislang nicht aufklären konnten, und nun explodiert auch noch etwas im Labor. Etwas? Chuck hat mir von einer Bombe erzählt. War es doch kein Anschlag? Das Gerücht hat schneller die Runde gemacht, als ich gedacht hätte. Ja, ist denn da was dran? Ich weiß es nicht. Ich habe das Labor gesehen, bevor die Aasgeier von der Presse hier aufgeschlagen sind. Und es sieht für mich als Laie aus, als könnte es sowohl ein Unfall als auch ein Sprengsatz gewesen sein. Soll das doch die Spurensicherung herausfinden? Noch ist keine Polizei am Tatort. Aber... Es geht hier um den Ruf des CERN, Mr. Doe. Ich versuche, so viel Schaden wie möglich vom Institut fernzuhalten. Ich will, dass wir uns als Erste ein Bild von der Lage machen. Sie beide kennen sich am besten in diesem Labor aus. Schauen Sie nach, ob Sie etwas Ungewöhnliches finden können. Etwas, das dort nicht hingehört. Aber Friedrich, wie willst du das denn den Wachtmeistern erklären, wenn sie es zu spät hier rein dürfen? Offiziell prüfen wir noch, ob keine Schadstoffe austreten. Das Labor gilt als versiegelt. Erst wenn ich es freigebe, werden die Polizisten mit ihren Ermittlungen beginnen. Ich hoffe ehrlich, wir finden nichts. Der Gedanke, dass jemand auf das CERN einen Anschlag verübt, behagt mir kein Stück. Und dann noch auf unser Labor. Heute schon das zweite Mal, dass wir beide einer Meinung sind. Langsam wird es mir unheimlich. Am besten Sie markieren es rot im Kalender. Das wird garantiert so schnell nicht mehr wieder vorkommen. Am besten fangen Sie direkt mit der Arbeit an. Sie haben etwa 2 Stunden, bevor ich die Polizei reinlassen muss. Das sollte mehr als ausreichen. Eins noch, bevor Sie loslegen. Wenn die Presseheinis diese Story hochpeitschen und rauskommen sollte, dass Schlamperei uns fast eine Mitarbeiterin gekostet hat, könnte die Öffentlichkeit ein Bauernopfer verlangen. Die Luft wird in den nächsten Wochen also deutlich dünner für uns. Ja, wir werden gründlich sein, Friedrich. Und wenn wir doch etwas finden... Dann will ich das sofort erfahren! Sollte sich herausstellen, dass wir es hier mit einem Saboteur zu tun haben, dann will ich, dass mir sein Kopf auf einem Silbertablett serviert wird. Thank you. Unsere Suche war erfolgreich. Schon nach kurzer Recherche konnte Dulgas Mona einige Namen von Hotelangestellten präsentieren, die vorbestraft waren. Ein paar konnten wir direkt aussortieren. Sie waren nur wegen Körperverletzung und Verkehrsdelikten in den Dateien. Um den Spielraum weiter einzugrenzen, vollzogen wir O'Neills letzte Tage genauer nach und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass er aufgrund seiner Tätigkeit als FBI-Agent in einem Tagungshotel war. Tatsächlich fand 2 Tage zuvor eine Veranstaltung zum Thema innere Sicherheit und mögliche Terrorbedrohung aus dem Nahen Osten statt. Dulgas Superhandy hatte zwar alles herausgefunden, aber wo die Dame wohnt, war dem Gerät natürlich nicht zu entlocken. So saßen wir nun in der 61. Straße der 5th Avenue vor dem The Pier A Touch Hotel in einem Café und warteten darauf, dass Francine Goon endlich ihren Dienst beendete und ihre Arbeitsstelle verließ. Als wir dort kaffeeschlürfend saßen, zwang ich Dulga ein Gespräch auf, um etwas mehr über ihn herauszufinden. Dulga, Sie erwähnten gestern Abend, als Sie von Ihrem Vater sprachen... Ich habe doch bereits gesagt, dass ich nicht weiter über ihn sprechen möchte. Das ist auch in Ordnung für mich. Über ihn wollte ich auch nicht reden. Oh, worüber denn? Sie erwähnten, dass das 97 Jahre her sei, als Sie noch klein waren. Das ist richtig. Ach, jetzt verstehe ich. Sie wundern sich über mein Alter. Richtig. Wie alt wird Ihr Volk denn so? Wir haben eine Lebenserwartung von etwa 170 Jahren. Allerdings gilt das nicht für die Mitglieder meines Ordens. Zeitreisen haben eine besondere Auswirkung auf unsere Physis. Wir altern deutlich langsamer als andere. Wie viel langsamer denn? Ich bin noch sehr jung, gemessen an den Maßstäben der Revisoren. Der älteste Zeitreisende hat das stolze Alter von 1138 erreicht. Allerdings sind wir nicht so lange im aktiven Dienst. Ihr habt also auch so etwas wie ein Rentnerdasein, wie? So in der Art. Alte Revisoren, die sich um den Orden verdient gemacht haben, beraten den Superbo bei seinen Entscheidungen. Und die, die sich nicht verdient gemacht haben? Nun ja, Zeitreisen sind gefährlich. Die meisten sterben im aktiven Dienst. Das klingt, als sollten Sie mehr Selbstverteidigungskurse besuchen. Kampfsport bringt einem gar nichts, wenn man die Koordinaten auf dem Raumzeitraster falsch kalkuliert und mitten im Vulkan materialisiert statt davor. Oder man einen bestimmten Berg inspizieren will und an dessen Fuß ein Jahrtausend zu spät erscheint, nachdem er längst vom Meer überspült worden ist. Oh, das muss aber ein peinlicher Augenblick für den Revisor sein. Allerdings auch nur ein sehr kurzer. Welch tröstlicher Gedanke. Hey, Dulga, da vorne, sie kommt. Schnell, bevor wir sie aus den Augen verlieren. Haben Sie eigentlich schon einen Plan, wie wir die Infos aus Miss Goon herausbekommen sollen? Ich hatte vor, zu improvisieren. Und Sie? Also, außer guter Kopf, böser Kopf fällt mir ehrlich gesagt keine gute Masche ein. Guter Kopf, böser Kopf? Egal. Ich glaube, ich werde einfach auch improvisieren. Wir verfolgten Francine Goon fast 2 Stunden lang durch die New Yorker City. Konnte die Frau nicht einfach direkt nach Hause gehen? Nein, natürlich nicht. Murphy war mit uns. Wir mussten sie ausgerechnet an ihrem Shoppingtag abpassen. Ich äußere mich jetzt lieber nicht zum weiblichen Konsumverhalten und mache mir noch mehr Feinde, als ich eh schon habe. Zudem hatte sie für eine zierliche Person ein ungewöhnlich zackiges Tempo drauf. Manchmal war es gar nicht so einfach, sie im Auge zu behalten, ohne ihr gleich auf die Pelle zu rücken. 2 Paar Schuhe, 3 Tops und 1 Paar Ohrringe später kamen wir endlich an ihrer Wohnung an. Gemessen an dem, was sie in den teuren Läden ausgegeben hatte, musste sie unlängst an eine schöne Stange Geld gekommen sein. Ihre Wohngegend strahlte jedenfalls wenig Glamour aus. Unsere Hoffnung wuchs, dass sie unsere Zielperson war. Ja? Oh, tut mir leid, ich kaufe nichts an der Tür. Wir möchten Ihnen nichts verkaufen, Miss Goon. Oh nein? So wie Sie angezogen sind? Sie sind doch hoffentlich nicht von den Zeugen Jehovas, oder? Ich weiß nicht, was daran jetzt so witzig gewesen sein soll. Ehrlich, Dulga, wenn Sie mal samstags morgens um 7 im Vollrausch einem von diesen Zeugen die Tür geöffnet haben, ihn anhauchen und der feinen Anzug fast kollabiert, werden Sie wissen, was ich meine. Ernsthaft, Miss Good, wir wollen mit Ihnen auch nicht über Gott reden. Worum geht es denn dann? Haben Sie schon einmal ein solches Gerät gesehen, Miss Goon? Sind Sie von den Bullen? Ich pflege nicht auf einer Weide zu grasen, wenn Sie das meinen. Was? Verpissen Sie sich! Manchmal sind Sie richtig peinlich. Was habe ich denn falsch gemacht? Erstens meinte sie mit Bullen die Polizei. Und zweitens können Sie ihr doch nicht das Mona vor die Nase halten, komische Fragen stellen und erwarten, dass sie auch noch ehrlich darauf antwortet. Langsam verstehe ich, warum die Revisoren so selten das Rentenalter erreichen. Ich fürchte, ich habe noch eine Menge nachzuholen, was die farbenfrohen Aspekte Ihrer Sprache angeht. Sie hätten sie einfach anlügen sollen, dass Sie ein Kopf sind. Es war doch offensichtlich, dass sie was zu verbergen hatte. Und nun? Verschwinden Sie, oder ich rufe die Bullen. Das werden Sie nicht. Dulga, wir müssen da unbedingt rein. Die Tür sieht aber zu stabil aus, als dass ich sie eintreten könnte. Da kann ich Abhilfe schaffen. Sie? Also wenn ich zu schwach für diese Tür bin, dann schaffen Sie es erst recht nicht. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Nein, ich nehme lieber den cleveren Weg. Ich schicke das Schloss der Tür einfach in eine andere Zeit. Ich würde sagen, damit haben Sie sich Ihre Coolness-Karte wieder zurückverdient. Verschwinden Sie! Immer schön ruhig bleiben. Wir tun Ihnen nichts. Wir möchten nur ein paar Antworten von Ihnen. Um es kurz zu machen, Miss Goon, ich schließe aus Ihrer Reaktion, dass Sie ein solches Gerät vor kurzem gesehen haben? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir wissen, dass Sie wegen Diebstahl vorbestraft sind. Ich habe keine Ahnung, wie Sie an den Job im Touch Hotel gekommen sind. Aber ich vermute, dass Sie bei Ihrem Lebenslauf gemogelt haben. Und selbst wenn... Antworten Sie meinem Kollegen und wir werden Sie nicht bei Ihrem Arbeitgeber anschwärzen. Danach werden wir gehen und Sie sehen uns nie wieder. Das verspreche ich Ihnen. Wollen Sie mich etwa erpressen? Verklagen Sie mich doch. Unsere Zeit ist limitiert, Miss Goon. Ebenso unsere Geduld. Nun gut. Ja, ich habe so ein Gerät vor 2 Tagen in den Händen gehalten. Sie haben also tatsächlich die Aktentasche von Mr. O'Neill gestohlen? Hören Sie, ich arbeite seit 2 Jahren im Touch Hotel und komme sehr nah an unsere Gäste heran. Vor einer Woche bekam ich von einem Unbekannten einen Anruf. Sie wurden beauftragt? Können Sie uns Details nennen? Nein, wie ich bereits sagte, war er mir unbekannt. Er nannte keinen Namen, wusste aber von meiner Vergangenheit, dass ich mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Er bot mir eine Menge Geld an, wenn ich die Aktentasche eines gewissen John Patrick O'Neill vom FBI entwenden würde. Reden Sie nicht um den heißen Brei. Wem haben Sie die Tasche gegeben? Kommen Sie immer so schnell zum Ziel. Solche Männer sind der Traum meiner schlaflosen Nächte. Miss Goon, wir müssen es wirklich wissen. Es gab keine Übergabe. Ich sollte mich vor 2 Tagen abends mit jemandem treffen, den er nur die Zwillinge nannte. Aber sie sind am vereinbarten Punkt nie aufgetaucht. Sie haben die Tasche also noch? Nein, zumindest nicht mehr den kompletten Inhalt. Ich habe noch einen Tag gewartet, dann hatte ich die Schnauze voll. Ich brauchte dringend Geld. Gestern Nachmittag habe ich die Tasche schließlich durchsucht. Da drin war dieses Ding. Es sah wertvoll aus. Also habe ich es beim Pfandleiher 3 Straßen weiter versetzt. Joe's Second Stuff heißt der Laden. Der Rest in der Tasche waren nur Akten über den Nahen Osten. Ich vermute, dass der Unbekannte darauf aus ist. Sieht alles top secret aus. Mr. McKenzie, ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Vielen Dank, Miss Goon. Ach ja, und an Ihrer Stelle würde ich mir ein neues Schloss besorgen. Arschloch. Sehen Sie, die Nummer klappt immer. Welche Nummer? Na, Sie waren der Gute und ich war der böse Cop. Ah. Ja. Hey, endlich kommt mal Besuch statt der Krankenschwester. Hey, Jade. Na, wie geht's dir? Besser, als man meinen sollte. Mein Arm ist gebrochen und ich habe ein paar Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Ja, im Moment fühle ich mich einfach so matschig. Ui, ausgerechnet am Kopf? Ich hoffe, es ist dabei kein unersetzliches Wissen der Menschheit verloren gegangen. Bitte bring mich jetzt nicht zum Lachen. Das tut echt noch weh. Zu Befehl. Oh Mann, ich habe heute Morgen einen Mordschreck bekommen. Mach das nie wieder. Mich sprengen zu lassen? Kein Thema. Davon bin ich weg. Was wolltest du eigentlich noch so spät im Labor? Ja, kurz nachdem du gegangen bist, war ich noch einige Dateien am Durchschauen. Ich weiß schon, dass ihr denkt, dass ich nicht die Hellste bin. Aber ich habe einen Blick für Zahlen. Und mir fielen ein paar Unstimmigkeiten in den Protokollen auf, die am Tag von Seans Verschwinden aufgezeichnet wurden. Was für Unstimmigkeiten denn? Du erinnerst dich daran, dass die Mesonenkonzentration plötzlich angestiegen war? Natürlich. Ich habe schließlich die Monitore überwacht. Die Daten aus dem Versuchsprogramm und dem Verlaufsprotokoll des Kollidierers, das von einem separaten Rechner aufgezeichnet wird, stimmten nicht überein. Inwiefern? Was sagst du dazu, dass laut dem Protokoll des Teilchenbeschleunigers der Mesonenanstieg 2 Minuten vor Beginn des Experiments begann? Bist du dir da sicher? Ich habe die Uhrzeiten mehrfach verglichen. Die Uhren der einzelnen Rechner liefen synchron und scheiden als Fehlerquelle aus. Ich habe keine Zweifel daran. Das ist ja interessant. Also für mich klingt das nach Manipulation. Ich bin auch der Meinung, dass der Unfall keineswegs so zufällig passierte, wie man uns weismachen will. Dann noch gestern diese Bombe. Da muss ich dich enttäuschen. Ich habe mich mit Winter gründlich umgesehen. Wir konnten keine Reste einer Apparatur finden, die zu einer Bombe passen könnte. Zumindest, soweit ich das sagen kann. Der ersten Aussage der Polizei nach konnten die aber auch nichts feststellen, das auf einen Anschlag hindeutet. Ich bin nur froh, dass der Rechner, in dem Sean zu stecken scheint, keinen Kratzer abbekommen hat. Das finde ich total merkwürdig. Ich könnte schwören, dass ich beim Verlassen des Labors eine Explosion wahrgenommen habe. Aber was sollte an unserem Arbeitsplatz schon ohne Sprengstoff in die Luft gehen? Und vor allem, warum gingen nur die Rechner hoch, an denen wir gerade unsere Recherchen betrieben? Das klingt für mich nach einem gezielten Anschlag. Ich denke, man wollte nur unsere Daten vernichten. Die Daten? Ach, wir haben noch nicht einmal mehr die Daten, um mit unserer Arbeit fortfahren zu können. Na, in dem Fall habe ich hier was für dich. Ein USB-Stick? Ich habe kurz bevor ich heim wollte eine Sicherheitskopie der wichtigsten Daten gezogen, falls ich zu Hause einen genialen Einfall haben sollte. Jade, du bist ein Goldstück. Was würde ich nur ohne dich machen? Na, wer ist hier die Schlauste im ganzen Land? Ach, jetzt werd nicht größenwahnsinnig. Du, ich muss wieder los. Winter hatte eine Idee, wie wir vielleicht mit Sean Kontakt aufnehmen könnten. Er bereitet im Moment alles vor. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich meine gesamte Aufmerksamkeit diesen Dateien widmen. Pass nur auf dich auf, ja? Wenn wir es wirklich mit Sabotage zu tun haben, könnte es jeder am CERN sein. Wer eine Bombe legt, schreckt vielleicht auch nicht vor Mord zurück. Francine hatte nicht gelogen, zumindest nicht über ihr Geschäft im Pfandhaus. Dulga wollte schon eine elend lange Diskussion mit dem Besitzer beginnen, als mir einfiel, dass der Revisor über einen mehr als ausreichenden Vorrat an Bargeld zu verfügen schien. Ich denke, es handelt sich dabei um Falschgeld. Der Gedanke an einen verklemmten Revisor, der eine Bank ausnimmt, klingt dann doch zu absurd. Nach einer ausreichenden Summe, die wir durch das Hinlegen von Scheinen und er mit fordernden Blicken nach noch mehr Scheinen aushandelten, reichte er uns eine Liste mit 42 Namen und Adressen. Alles Kunden, die bei ihm am Vortag eingekauft hatten. Ich könnte schwören, dass dieser Zausel uns exakt hätte sagen können, wer unser Mann ist. Aber er gab an, nie aufzuschreiben, wer welches Produkt erworben hatte. Nun stand also eine erschöpfende Suche durch New York auf unserer To-Do-Liste. Der Laden ist eine echte Fundgrube. Haben Sie gesehen? Da stand eine echte Picture-Vinyl-Pressung vom Rage Against the Machine-Album Battle of Los Angeles. Die ist richtig selten in meiner Zeit und scheiß teuer. Meinen Sie, Sie könnten mir vielleicht $12 entbehren? Das ist ein echtes Schnäppchen. Ich habe zwar nahezu unbegrenzten Zugang zu hiesigen Zahlungsmitteln, aber ehrlich gesagt halte ich das für keine gute Idee. Ach, bitte nicht wieder die Zeitlinienleier. Doch, für Sie ist es nur ein Schnäppchen Ihrer Lieblingsmusik. Aber wenn Sie sie jetzt kaufen, wahrscheinlich wird dann das Invidium, das an Ihrer Stelle zugegriffen hätte, nicht durch die Musik dieser Band inspiriert, gründet dann keine eigene Band, die sonst die künstlerische Palette dieses Planeten... Ja, ist ja schon gut. Sie können einem aber auch wirklich jeden Spaß madig machen. Konzentrieren wir uns lieber auf die 42 Namen, die uns der Pfandleiher aufgeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir blieben an einer Gasse stehen und studierten die Adressen. Ich wollte gerade vorschlagen, eine Karte in einer Touristeninformation zu organisieren, als die Schatten der Gasse plötzlich ein Eigenleben entwickelten, sich katzenhaft in unsere Richtung bewegten und mir etwas Hartes in den Rücken drückten. Ich hatte keine große Erfahrung mit Waffen, aber ich wusste sofort, dass für mich jetzt Fresse halten angesagt war. Sarkasmus könnte mich jetzt den Kopf kosten. Ich erstarrte vorerst zur Salzsäule. Guten Tag, die werten Herren. Ich wünsche ebenfalls einen schönen Tag. Guten Tag. Oh, es freut mich, auf diesem recht rauen Planeten endlich mal zwei freundliche Personen anzutreffen. Die Freude ist ganz die unsere. Wir hofften uns, mit Ihnen für eine kurze Weile einen Diskurs halten zu können. Ich bin überrascht, hier auf solch kultivierte Art zu einem Gespräch eingeladen zu werden. Sehen Sie, Mr. McKenzie, es geht auch ohne verbale Grobheiten. Mr. McKenzie, warum schauen Sie mich denn so durchdringend an? Und warum schwitzen Sie denn auf einmal? So warm ist es so dann auch wieder nicht. Mr. McKenzie, Sean, hallo, was hat er denn bloß? Waffe. Waffe? Und weiter? Im Rücken. Alles in Ordnung? Werden Sie vielleicht krank? Was Ihnen Ihr dezent verhuschter Begleiter mitzuteilen ersucht, ist die Anwesenheit einer mit einem Schalldämpfer bemützten Beretta 92 FS, die mein geschätzter Zwillingsbruder in seine Lendenwirbelsäule drückt. Oh, das kommt unerwartet. Du bist jetzt endlich, du Superhirn. Gemäß meiner Neigung habe ich das Magazin mit einer Spezialmunition bestückt und darf Ihnen versichern, dass ein Schuss aus dieser Waffe Ihren Freund querschnittsgelähmt zurücklassen würde. Ich bin untröstlich, dass wir zu solch rabiaten Methoden gezwungen sind, aber wir sind in Eile und benötigen die Liste, die Sie unlängst erworben haben. Sie hätten uns auch fragen können, ohne gleich eine Waffe auf uns zu richten. Fürbar. Doch berichtete uns Miss Goon, dass Sie selbst höchste Zielstrebigkeit an den Tag gelegt hätten. So erschien uns eine freundschaftliche Annäherung unmöglich, was doch offenkundig, dass Sie keinerlei Bezug zu den örtlichen Sicherheitskräften haben. Sie waren bei Miss Goon? Dann sind Sie sicher die Männer, denen sie die Aktentasche geben wollte. Die miserable Miss Goon. Sie musste leider folgenschwer erkennen, dass sie einem tragischen Irrtum erlegen war. Unser Arbeitgeber war mitnichten an den Unterlagen in dieser Tasche interessiert, sondern an den darin befindlichen Gerät, das Miss Goon schändlicherweise versetzt hat. Hätte mein Bruder Andy nicht den Treffpunkt verwechselt, wäre die Übergabe wie geplant gelaufen und alle wären noch wohl auf. Sie haben sie doch wohl nicht. Ein Gentleman genießt und schweigt. Mr. McFly. Bill McFly. Ich war positiv überrascht. Dulger lernte schnell. Die eloquenten Killerzwillinge bemerkten nicht, dass er improvisierte. Nun gut, Mr. McFly, wir benötigen lediglich die Liste von Ihnen. Dann werden wir uns entfernen und Sie nicht mehr belästigen. Uns ist nicht an einem Blutbad in der Öffentlichkeit gelegen. Das hat keinen Stil. Hier. Herzlichen Dank. Wir möchten Ihnen noch anraten, dieser Angelegenheit den Rücken zuzukehren. Zu einer weiteren Begegnung könnten wir uns zu unfreundlicheren Handlungen gezwungen sehen. Einen schönen Tag noch, die Herren. Das war echt knapp. Ich dachte schon einen Moment lang, es wäre vorbei. Seltsam. Ich verstehe Ihr Volk nicht, Mr. McKenzie. Diese Herren waren ebenso höflich wie tödlich. Wölfe im Schafspelz, Dulger. Ich ziehe raue und unfreundliche Leute vor, wenn sie ehrlich sind. Die hier tragen eine Maske aus gutem Benehmen vor ihrer hässlichen Fratze. Brrr. Das war's dann wohl mit Ihrem Auftrag. Ich denke gar nicht daran aufzugeben. Wollen Sie etwa eine Wiederholung von diesem Treffen riskieren? Außerdem hat man uns die Liste weggenommen. Wer weiß, ob der Pfandleiher uns noch eine neue ausstellen würde. Der wird misstrauisch, wenn wir da wieder hinkommen. Als ich einen Moment lang sicher sein konnte, dass meine Hände unbeobachtet sind, habe ich mit dem Mona die Liste gescannt. Oh, also in dem Fall wird es jetzt ein Wettrennen mit der Zeit. Pures Glücksspiel, wenn Sie mich fragen. Die Zeit ist wirklich knapp, aber ich habe schon eine Idee, wie ich unsere Suche abkürzen kann. CERN hatte sich zwischenzeitlich eine Wandlung vollzogen. Die Atmosphäre war noch immer aufgeladen, aber nun nicht mehr von Aggression, sondern Entschlossenheit. Es galt, Boden wieder gut zu machen. JD und Professor Winter einigten sich wortlos auf einen vorübergehenden Waffenstillstand. Drängendere Probleme standen auf dem Plan. Nachdem die Polizei ihre Bestandsaufnahme abgeschlossen hatte, lasen Reinigungskräfte den übrig gelassenen Schrott auf. Am späten Nachmittag sah es schon fast wieder so aus, als wäre in der letzten Nacht nichts Außergewöhnliches im Labor vorgefallen. Und Sie sind sich ganz sicher, dass die Missionwerte bereits vor Beginn des Experiments angestiegen waren? Ganz sicher. Ich habe die Sicherheitskopie der Daten von ihr bekommen, hatte aber noch keine Zeit, sie mir selbst anzuschauen. Wenn Ihr Fund richtig ist, könnte es bedeuten, dass Sean's Verschwinden kein Unfall, sondern ein Anschlag war. Immer langsam mit den jungen Pferden. Die Polizei hat keine Reste eines Sprengsatzes gefunden. Vielleicht hat es auch nur die Laptop-Akkus zerrissen. Zugegeben, unwahrscheinlich ist es schon. Es könnte genauso gut bedeuten, dass Miss Allah einem bislang unbekannten physikalischen Phänomen auf die Spur gekommen ist. Möglicherweise geht die Erzeugung von Antimaterie mit einem temporalen Phänomen einher, das wir bislang schlicht übersehen haben. Sie meinen, dass das Hochfahren des Kollidierers in der Zeit rückwärts gerichtete Auswirkungen hat? Dann könnte man messen, wann in der Zukunft der Beschleuniger eingeschaltet wird. Interessanter Gedanke, wirklich. Ich bin wohl doch nicht so fantasielos, wie Sie dachten. Ach, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Da muss schon etwas mehr kommen, bevor ich meine Meinung ändere. Doch, es ist ein Anfang, Professor. Nun sollten wir uns aber unserem aktuellen Versuch widmen. Ich hoffe, Sie haben mit Ihrer Theorie recht und wir dringen endlich zu Sean durch. Ich bin überzeugt davon, dass uns lediglich ein schmales Fenster zur Verfügung steht, in dem eine Verbindung möglich sein wird. Das Abbild am Bildschirm reagiert auf jede Eingabe, aber es scheint Schmerzen zu zeigen. Entweder bekommt ihm die Frequenz oder die Stärke der Signale nicht, die wir schicken. Mit den Modifikationen, die ich vorgenommen habe, sollten wir die Einstellungen deutlich feiner verändern können. Wir müssen nur geduldig sein bei der Suche nach der richtigen Einstellung. Dann sollten wir keine Zeit verlieren und loslegen. Dulgas Idee war brillant. Er erwartete, dass unser Killerpärchen dem neuen Besitzer des Mona weniger diplomatisch begegnen und ihn einfach kalt machen würden. Dem Mona waren keine brauchbaren Informationen zu entlocken, also teleportierte er sich einfach einige Tage in die Zukunft und studierte dort die Nachrichten im Internet. Der Name eines Mordopfers passte zu einem auf unsere Liste. Nach seiner Rückkehr nahmen wir uns ein Taxi und fuhren auf direktem Weg nach Brooklyn. Mir platzt gleich der Schädel. Mann, woher kommen nur diese Kopfschmerzen? Ich hatte schon gehofft, sie endlich los zu sein. Haben Sie auch wieder das Rauschen und die Stimmen gehört? Ja. Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt? In diesem Fall bin ich ratlos. Ich kann Sie mit dem Mona nicht beeinflussen. Daher kann ich Sie auch nicht zu Ihnen nach Hause bringen. Es scheint, dass Sie von etwas festgehalten werden. Bedeutet das, dass ich nun für immer durch die Zeit driften werde? Oh Mann. Ich brauche dringend einen Whisky. Wir werden einen Weg finden, Mr. McKenzie. Und bis dahin werde ich in Ihrer Nähe bleiben und aufpassen, dass Sie nicht gleich das ganze Universum ins Chaos stürzen. Elender Pessimist. Maximal das Halbe. Ich glaube, auch damit könnte ich nicht leben, wenn Sie sich aber mit etwas weniger zufrieden geben würden. Endlich waren wir an unserem Ziel angekommen. Dulga bezahlte wieder mit einigen Münzen aus seinem scheinbar nicht leer werdenden Geldbeutel und wir stiegen aus. Die Gegend war ziemlich heruntergekommen, also beeilten wir uns, von der Straße runter und ins Haus zu kommen. Im dritten Stock hielten wir vor einer Haustür an und klingelten. Aaron A. Aronson. Was für ein bescheuerter Name. Die Tür öffnete sich nur einen Spalt weit, aber was ich sehen konnte, war fett und akneverseucht. Der Vesuv wäre beim Anblick dieser Krater neidisch geworden. Ja, Mr. Aronson? Ja? Wir kommen gerade vom Pfandhaus Joe's Second Stuff. Und? Mr. Aronson, wir sind Sammler und suchen seltene Stücke. Technische Geräte, von Hobbytechnikern zusammengesetzte Prototypen und solche Sachen. Vom Besitzer des Ladens haben wir erfahren, dass sie gestern ein Stück erworben haben, das unser Interesse geweckt hat. Wir möchten es gerne sehen und ihn abkaufen. Natürlich zu einem fairen Preis. Was wollen Sie denn dann von meinem Tricorder? Tricorder? Dulga, sei doch so nett und zeige ihm deinen Tricorder. Jetzt schau nicht so unwissend. Du weißt schon, Mona. Er hat seinem Tricorder einen Namen gegeben? Ja, es ist ihm so viel persönlicher, wissen Sie? Als Dulga den Mona vorzeigte, erhellte sich das Gesicht des jungen Mannes. Er schloss kurz die Tür, schob die Kette vom Rahmen und öffnete uns dann ganz. Wie ich es mir gedacht hatte. Ein Trekkie. Allerdings das übelste Klischee in Person. Das, was er anhatte, glich mehr einem Schlafanzug. Zu allem Übel prangte auch noch stolz ein Button auf seiner Brust. I survived Wolf 359 stand darauf geschrieben. Ein Vollblutgeek. Ein trauriger Anblick, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall musste er zusätzlich noch mächtig einen an der Marmel haben, wenn er das Mona tatsächlich für einen Tricorder hielt. Lacht da einer? Ja, ich geb's ja zu, ich hab auch Star Trek gesehen. Im Gegensatz zu Aaron A. Aronson aber war ich nicht in einem geistigen Wurmloch gefangen. Aber ich drifte vom Thema. Das ist ja toll, dass Sie auch so einen Tricorder haben. Hab meinen gestern erst gekauft. Ist eine Filmrequisite. Hab dafür mein Sparschwein geplündert. Er macht zwar lustige Töne, aber mehr kommt da nicht. Sollen wir vielleicht mal eine Landungsmission nachstellen? Ungern. Wissen Sie, wir haben wenig Zeit. Wir würden Ihnen gerne die Requisite abkaufen. Nein! Das ist meiner! Du hast doch schon einen! Die Kopfschmerzen kamen wieder und der Typ fing an, richtig zu nerven. Ich hoffte kurz, die Killer würden auftauchen und dem Elend endlich Sterbehilfe gewähren. Dann aber waren es urplötzlich meine Lichter, die ausgingen. Ich habe keine Ahnung, wie sie uns gefunden hatten. Aber O'Neill war mit seinen Muskeln in der offenen Tür aufgetaucht und verpassten mir einen derartigen Schwinger, dass ich ohne über loszugehen 2000 Sterne kassierte und erstmal eine Runde aussetzen musste. Haben wir also die ganze Saubande auf einem Haufen versammelt, wie? Her mit dem Gerät, Fettsack! Aber zack, zack! Aber das ist doch meiner! Meine Jungs hätten bestimmt unglaublich viel Spaß, deine Pickelfresse glatt zu bügeln, wenn du nicht spurst. Ah, sehr vernünftig. So ist es gut. Das hätten wir dann erledigt. Doch was mache ich jetzt bloß mit euch? Während in der echten Welt unsere Leben am seidenen Faden hingen, träumte ich einen seltsamen Traum. Ich befand mich in einer großen Halle. Mächtige, spärlich verzierte Säulen verhinderten, dass die Decke auf mich herabkam. Soweit ich blicken konnte, war kein Ende der Halle zu erkennen. Hier und da waren künstliche Plateaus errichtet worden. Treppen wanden sich darum. Ich stand auf einem solchen Plateau. Hinter mir war eine Konsole. Ich kauerte mich dahinter und wagte einen vorsichtigen Blick darüber hinweg. Mitten in der Luft schienen Leiterbahnen zu schweben. Sie verzweigten sich unzählige Male, endeten abrupt oder vereinigten sich an anderer Stelle wieder. Die Verdickungen deutete ich als Knotenpunkte. Ich glaube sogar Zahlen an ihnen entdeckt zu haben. Vor diesen Leiterbahnen schwebte ebenfalls schwerelos ein Monitor aus purem Licht. Verschiedene Bilder wechselten sich dort ab. Zwei Gestalten, die ich kaum erkennen konnte, standen davor. Sie waren nicht viel mehr als ein verschwommener Scherenschnitt. Was ich aber wahrnahm, war dunkelblaue Haut und ein haarloser Schädel. Die beiden sprachen miteinander. Weil außer Ihnen alle anderen diese Mission bereits abgelehnt haben. Es handelt sich also um eine erneute Zurechtweisung aufgrund der Bürde, die ich zu tragen habe? Dulga? Angst stieg in mir hoch, als sich beide zu mir umdrehten. Zwei Paar rot-gelb glühende Augen bohrten sich wie Laserstrahlen in meinen Kopf. Wieder auf. Mr. McKenzie, wachen Sie auf! Oh Mann, hat einer die Nummer von dem DeLorean aufgeschrieben, der mich überfahren hat? Schön, Sie wieder unter den Lebenden zu sehen. Oh, wenigstens weiß ich jetzt, wovon ich Kopfschmerzen habe. Was ist denn hier passiert? Liegen da wirklich Leichen auf dem Flur? Unser Freund O'Neill kam hereingestürmt, hat Mr. Aronson das Mona entwendet und verließ dann den Raum. So sauer, wie der in der Bar war, wundert mich, dass wir überhaupt noch leben. Glauben Sie mir, wenn es nach ihm gegangen wäre, lägen wir hier. Männer, ich darf mit dem, was da drin gleich geschehen wird, nicht in Verbindung gebracht werden. Lasst es wie ein Einbruch aussehen. Doch bevor seine Handlanger ihr Werk beginnen konnten, hustete es viermal und sie fielen tot um. Dabei rissen sie Mr. O'Neill mit sich und polterten mit ihm die Treppe herunter. Seitdem ist er bewusstlos. Unsere Killer-Zwillinge gesellten sich zu ihm und nahmen ihm das Mona meines Vaters weg. Mission erfolgreich abgeschlossen, Lou. Quantum wird zufrieden sein. Sollen wir auch dem Leben des uns zu Füßen liegenden, derangierten Schergen einen temporal vorgezogenen Exitus bereiten? Andy, wie immer bist du zu forsch im Ergründen der Grenzen unseres Auftrages. Sei froh, dass du mich an deiner Seite hast, damit ich dir diese gefährlichen Einfälle wieder ausreden kann. Um diese menschliche Hülle wird sich schon bald das Schicksal kümmern. Es wäre eine Gnade für ihn. Doch, du hast wie immer recht, Bruder Herz. Fortuna kann ein unbarmherziges Miststück sein. Wo greifst du denn immer diese Gossensprache auf? Bedenke deine Worte in Zukunft besser. Das war soweit alles. Kurz danach sind sie wieder zu sich gekommen. Lou und Andy, ja? Na, hoffentlich sehen wir die nicht wieder. Haben sie über das Mona die Spur wieder aufnehmen können? Leider nein. Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich konnte auch nicht ermitteln, wie Mr. O'Neill es in die Finger bekommen konnte. Lou? Lou hat erwähnt, dass sich das Schicksal um O'Neill kümmern würde. Was meinte er damit? Schauen Sie doch bitte mal nach, ob sich seine Biografie verändert hat. Tatsächlich. Spannen Sie mich nicht so auf die Folter. Sie wissen noch, dass ich gelesen habe, er würde FBI-Direktor werden, nachdem er die Tasche wiedergefunden hatte? Als wäre es gestern gewesen. Moment, es war gestern. Jetzt läuft die Sache etwas anders. Er findet zwar die Tasche wieder, aber es kommt zum Bruch zwischen ihm und dem FBI. Unter anderem verscherzt er sich auch mit einigen Politikern und Botschaftern, weil er immer wieder auf die Terrorgefahr aus dem Nahen Osten hinweist. Er kündigt und tritt am 11.09.2001 seine neue Stelle als Sicherheitschef im World Trade Center an. Autsch! Ah, da bekomme sogar ich mit dem Kerl Mitleid. Sollten wir ihn nicht vorwarnen? Auf keinen Fall. Er hat unsere Leben bedroht. Außerdem hat es keine großartige Auswirkung auf die Zeitlinie. Genug davon. Ich finde, wir sollten noch einmal zu den Pfandleihern und die Rage Against the Machine-Platte kaufen. Moment mal, ernsthaft? Ich kann mir diese Scheibe kaufen? Danke! Wie kommen Sie denn auf die Idee, Sie bekämen die Scheibe? Die ist natürlich für meine Sammlung bestimmt. Sie hören Rockmusik von der Erde? Mit Verlaub, es handelt sich hierbei um die beste Rockband dieses Jahrzehnts. Das Album wird in einigen 100 Jahren ein Klassiker sein. Und was ist mit Ihren Bedenken wegen der Zeitlinie? Was soll ich sagen? Ich hab gelogen. Klar. Ich will diese Schallplatte und Sie wollen sie mir vor der Nase wegschnappen? Das wird nicht... Shotgun. Okay. Jetzt... Okay. Unglaublich. Ich lasse mich von einem Alien foppen. Langsam gefallen Sie mir. Dulga, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wirklich? Na, wir wollen mal nicht übertreiben. Dulga, sind Sie sicher, dass das Mona Ihres Vaters verschollen ist? Verloren in Raum und Zeit. Wer weiß, wo es sich nun befindet. Da, hallo? Hallo Philipp, frohes Neues. Ach Friedrich, dir aber auch. Möge 2002 erfolgreich werden. Ehrlich gesagt ist das auch schon der Grund meines Anrufs. Bist du nicht langsam deinen Lehrstuhl satt und willst wieder in die Forschung zurück? Das CERN bietet wunderbare Möglichkeiten. Ich habe außerdem gerade eine Lieferung bekommen. Ein Stück Technik, das sehr interessant ist. Gib mir doch mal ein paar Details. Nicht am Telefon, Philipp. Aber ich versichere dir, dass du es nicht bereuen wirst. Das ist mir etwas zu dürftig. Es ist ein funktionsfähiges Gegenstück zu deinem Fund in den 80ern. Ich nehme den nächsten Flug. Sie hörten die zweite Folge von Timeshift nach einer Idee von Alexander Linz, Bernhard Schlacks, Jens Ewald und Lars Konrad. Unsere Sprecher waren Katja Linz, Alexander Linz, Sebastian Kleis, Andreas Pohl, Eike Kropmann, Valerie Melini, Manon Heide, Sebastian Breit, Oliver Eis, Reno Bing, Jens Ewald, Bernhard Schlacks, Lars Konrad und Daniel Birkholz. Schnitt, Regie und Musik von Bernhard Schlacks und Lars Konrad.